Admin joint the server. RP, Rufus ist da. Wo geht der RP? Und der Admin ist da. Die Baseballkeule in der Hand. Saust er los im Administrator. Auto. Und bricht bei den Bullen ein. Er ist Admin. Er kann das. Der Admin hat immer recht. Aber dann. RP. Rufus ist da. Mit seiner Baseballkeule. Zerbricht in tausend Teile. Rufus knallt rein und verprügelt die Bullen einfach so. Ha, ha, ha, ha. RP. Rufus ist da. Bullenbumser Rufux. Zieht die Keule durchs Revier, befreit die Häftlinge im Knast. RP Rufus ist der Bullenbumser. Er ist da. Das Revier, nichts mehr von über. Ich brauch einen neuen Baseballschläger. Der ist kaputt. Scheiße! Bullen! Bullen! Bullen! Bumser Administrator! Keule Schrott! Da muss jemand bestraft werden.